Kundgabe 5524. Empfangen durch Bertha Dudder am 4.11.1952. Weltenwende. Die Weltenwende steht kurz bevor. Was das bedeutet, wisset ihr Menschen nicht. Denn es geht ein Zeitabschnitt zu Ende, was ihr nicht für möglich haltet. Es beginnt eine neue Erlösungsperiode unter völlig anderen Bedingungen. Eine Zeitepoche nimmt ihren Anfang, die nicht mit der jetzigen zu vergleichen ist. Es wird eine neue Welt erstehen, das heißt, die Erde wird völlig neue Schöpfungen tragen. Und es werden Menschen diese Schöpfungen sehen dürfen, die noch die der alten Erde kannten und sich der Wunder Gottes erfreuen, die seine unendliche Macht und Weisheit und seine übergroße Liebe bezeugen. Es geht die Menschheit dem Ende entgegen, denn nur wenige werden die neue Erde erleben und beleben dürfen. Denn sie setzt einen Reifezustand ihrer Bewohner voraus, weil sich auch das Leben auf der neuen Erde ganz anders gestalten wird, weil die Menschen auf ihr mit dem Reiche der seligen Geister in Verbindung stehen, so, dass sie miteinander verkehren dürfen, belehrt werden und darum in hohem Wissen stehen, was nur ausgereifte Seelen ertragen können und darum ein hoher Entwicklungsgrad Bedingung ist, den nur wenige Menschen auf der alten Erde erreichen bis zum Ende. Die Zeit geht ihrem Ende entgegen. Und da die Menschen nur auf niedriger Erkenntnisstufe stehen, glauben und fassen sie das nicht und tun daher auch nichts, um zu höherer Reife zu gelangen. Sie stehen auch zum Teil in der Erwartung, dass eine bessere Zeit anbricht, dass die Menschen sich wandeln werden und also eine geistige Wende eintritt, noch auf dieser Erde, weil ihnen ein solches Ende, wie es bevorsteht, nicht glaubwürdig erscheint. Sie wollen nicht wahrhaben, was aber unwiderruflich kommen wird. Es geht um die geistige Aufwärtsentwicklung, nicht um einen irdischen Aufstieg, der allen Menschen als Wichtigstes erscheint. Die geistige Entwicklung aber wird vernachlässigt und macht so nach das Leben auf dieser Erde zwecklos. Darum wird es beendet, wenngleich es den Menschen unfassbar erscheint, dass diese Erde vergehen soll. Der Zustand auf der Erde ist untragbar geworden. Es ist eine Finsternis über die Erde gebreitet, die fast undurchdringlich ist. Die Erde ist als Schulhaus des Geistigen untauglich geworden und muss daher gewandelt werden, dass der eigentliche Zweck auf ihr wieder erfüllt werde. Wo noch ein Lichtfünkchen leuchten kann, dort ist auch eine Verbindung zum Geistigen Reich. Und diese Bindung bleibt bestehen, auch wenn die Erde in ihrer alten Form vergeht. Das heißt, es wird auch auf der neuen Erde dieses Licht leuchten dürfen. Es wird hinübergenommen auf die neue Erde, weil es gleichsam schon über der Erde erstrahlte und also von der Zerstörung dieser nicht berührt werden kann. Menschen, die mit Gott innige Verbindung suchen, werden das Ende dieser Erde überleben. Sie werden entrückt werden und dem Paradiese der neuen Erde zugeführt, weil sie nicht mehr von der Erdenschwere zurückgehalten werden, sondern im geistigen Reich die Unterstützung finden in den letzten schweren Tagen, die der Erde noch bevorstehen. Diese also werden die geistige Wende erleben, aber in anderer Form, als die Menschen sie sich vorstellen. Alles wird gewandelt werden. Jegliches Schöpfungswerk wird aufgelöst und das in der Form gebundene Geistige kommt in neuer Verformung auf der neuen Erde wieder zur fortschreitenden Entwicklung. Schöpfungen herrlichster Art werden das Menschenauge entzücken. Und ein unbeschreiblicher Jubel wird von den Lippen derer ertönen, die gewürdigt werden, die neuen Schöpfungen zu sehen und mit den alten auf dieser Erde zu vergleichen. Und es kommet, wie es verkündet ist. Die Erde wird vergehen in ihrer jetzigen Form, doch sie wird neu erstehen und die Weisheit, Allmacht und Liebe Gottes bezeugen dem Menschengeschlecht, das hervorgeht aus dem Besten dieser Erde, aus denen, die Gott erkennen, ihn lieben und ihm die Treue bewahren in der Zeit des schwersten Glaubenskampfes, der dem letzten Ende vorangehen wird. Ihr Menschen stehet vor der Weltenwende. Sorget dafür, dass ihr sie erlebet in der Kraft des Glaubens und dem Licht der Erkenntnis. Sorget dafür, dass ihr gehöret zu jenen, die von dieser Erde genommen werden, um auf der neuen Erde Gottes Macht und Herrlichkeit zu bezeugen. Strecket zu ihm eure Hände empor, dass er euch errette aus der Finsternis, dass er euch hole zu sich in sein Reich, wo er euch wieder neue Aufgaben stellen wird, ihn und seinen Namen zu verherrlichen, der die Welt regieret von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.